Siebtens, die Haut. Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Sie erfüllt vielfältige Funktionen, von denen die wichtigsten folgende sind. Erstens, Abgrenzung und Schutz. Zweitens, Berührungs- und Kontaktorgan. Drittens, Ausdrucks- und Darstellungsorgan. Viertens, Sexualorgan. Fünftens, Atmung. Sechstens, Ausscheidung, Schweiß. Und siebtens, Wärmeregulation. All diese vielfältigen Funktionen der Haut zeigen dennoch ein gemeinsames Thema, das zwischen den beiden Polen Abgrenzung und Kontakt schwingt. Wir erleben die Haut als unsere äußere materielle Grenze und stehen gleichzeitig über die Haut in Verbindung mit dem Außen, berühren mit ihr unsere Umwelt. In der Haut zeigen wir uns der Welt und wir können nicht aus unserer Haut heraus. Sie spiegelt unser So-Sein nach außen und dies in zweifacher Weise. Erstens ist die Haut eine Reflexionsfläche aller inneren Organe. Jede Störung eines unserer inneren Organe wird auf die Haut projiziert und jede Reizung eines entsprechenden Hautareals wird nach innen zum Organ weitergeleitet. Auf diesem Zusammenhang beruhen alle Reflexzonentherapien, die von der Naturheilkunde seit langen Zeiten angewandt werden, von denen jedoch der Schulmedizin nur einige wenige geläufig sind, zum Beispiel die Hedgeschen Zonen. Zu nennen wäre vor allem die Fußreflexzonenmassage, die Behandlung der Rückenzonen durch Schröpfen, die Nasenreflexzonentherapie, Ohrakupunktur und vieles mehr. Der geübte Praktiker sieht und tastet an der Haut den Zustand der Organe und behandelt diese ebenfalls an ihren Projektionsstellen auf der Haut. Was immer auf der Haut geschieht, eine Rötung, eine Schwellung, eine Entzündung, ein Pickel, ein Abszess, der Ort dieses Geschehens ist nicht zufällig, sondern weist auf einen entsprechenden inneren Vorgang hin. Früher gab es ausgefeilte Systeme, die beispielsweise aus der Lage von Leberflecken den Charakter des Menschen zu deuten versuchten. Das Zeitalter der Aufklärung hat solch offensichtlichen Unsinn als Aberglauben über Bord geworfen. Doch langsam nähern wir uns wieder dem Verständnis dieser Dinge. Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen, dass hinter allem Gewordenen ein unsichtbares Muster steht, das sich im materiellen Bereich lediglich ausdrückt? Alles Sichtbare ist nur ein Gleichnis für das Unsichtbare, so wie ein Kunstwerk sichtbarer Ausdruck der unsichtbaren Idee des Künstlers ist. Vom Sichtbaren können wir auf das Unsichtbare schließen. Das tun wir im Alltag ständig. Wir betreten ein Wohnzimmer und schließen aus dem Sichtbaren auf den Geschmack dessen, der es bewohnt. Den gleichen Geschmack hätten wir aber auch in dessen Kleiderschrank diagnostizieren können. Es ist gleichgültig, wohin man schaut. Hat jemand beispielsweise einen schlechten Geschmack, wird dieser sich überall zeigen. Deshalb zeigt sich die gesamte Information immer überall. In jedem Teil finden wir das Ganze. Pars pro toto nannten die Römer diesen Zusammenhang. Deshalb ist es auch gleichgültig, welchen Teil des Körpers man bei einem Menschen betrachtet. Überall kann man das gleiche Muster erkennen, das Muster, das dieser bestimmte Mensch repräsentiert. Man findet dieses Muster im Auge, Iris-Diagnostik, im Ohr, französische Ohrakupunktur, im Rücken, in den Füßen, in den Meridianpunkten, Terminalpunktdiagnostik, in jedem Blutstropfen, Kristallisationstest, Kapillardynamolyse oder holistische Blutdiagnostik, in jeder Zelle, Humangenetik, in der Hand, Chirurgie, im Gesicht und Körperbau, Physiognomie und auf der Haut, unser Thema. Dieses Buch lehrt, über die Krankheitssymptome den Menschen zu erkennen. Es ist gleichgültig, wohin man schaut, wenn man schauen kann. Die Wahrheit liegt überall. Würden es die Spezialisten schaffen, von dem völlig fruchtlosen Versuch zu lassen, die Kausalität des von ihnen entdeckten Zusammenhangs beweisen zu wollen, dann könnten sie schlagartig sehen, dass alles mit allem in einem analogen Zusammenhang steht. Wie oben, so unten. Wie innen, so außen. Doch die Haut zeigt nicht nur außen unseren inneren organischen Zustand, sondern an und in ihr zeigen sich auch unsere gesamten psychischen Abläufe und Reaktionen. Einiges davon zeigt sich so deutlich, dass es jeder bemerken kann. Man wird rot vor Scham und blass vor Schreck. Man schwitzt vor Angst oder Aufregung. Die Haare sträuben sich vor Entsetzen oder wir bekommen eine Gänsehaut. Äußerlich unsichtbar, aber mit entsprechenden elektronischen Geräten messbar, ist die elektrische Leitfähigkeit der Haut. Die ersten Experimente und Messungen dieser Art gehen auf Carl Gustav Jung zurück, der mit seinen Assoziationsexperimenten diesem Zusammenhang nachging. Heute ist es dank moderner Elektronik möglich, die ständigen feinen Veränderungen in der elektrischen Leitfähigkeit der Haut so zu verstärken und darzustellen, dass man sich allein mit der Haut eines Menschen unterhalten kann. Denn jedes Wort, jedes Thema, jede Frage beantwortet die Haut durch eine sofortige feine Veränderung in ihrem elektrischen Geschehen, PGR bzw. ESR genannt. All dies bestätigt uns, dass die Haut eine große Projektionsfläche ist, auf der sowohl somatische als auch psychische Abläufe und Vorgänge ständig sichtbar werden. Wenn die Haut aber schon so viel von unserem Inneren nach außen zeigt, dann liegt der Gedanke nicht fern, sie nicht nur besonders zu pflegen, sondern sogar ihr Aussehen zu manipulieren. Dieses betrügerische Unternehmen nennt man Kosmetik. Und man ist gern bereit, stattliche Summen in diese Täuschungskunst zu investieren. Es ist nicht die Absicht dieser Zeilen, wild auf die kosmetischen Verschönerungskünste zu schimpfen, aber wir wollen uns einmal anschauen, was für ein menschliches Bestreben hinter der uralten Tradition der Körperbemalung steht. Wenn die Haut äußerer Ausdruck des Inneren ist, so ist zwangsläufig jeder Versuch, diesen Ausdruck künstlich zu verändern, ein Akt der Unehrlichkeit. Man versucht, etwas zu vertuschen, beziehungsweise etwas anderes vorzutäuschen. Man täuscht außen etwas vor, was innen gar nicht da ist. Es wird eine falsche Fassade aufgebaut und die Übereinstimmung von Inhalt und Form geht verloren. Es ist der Unterschied zwischen schön sein und schön aussehen, beziehungsweise zwischen Sein und Schein. Dieser Versuch, der Welt eine falsche Maske zu zeigen, beginnt beim Make-up und endet in grotesker Weise bei der Schönheitsoperation. Man lässt sein Gesicht liften. Eigenartig, dass die Menschen so wenig Angst davor haben, ihr Gesicht zu verlieren. Hinter all diesen Versuchen, ein anderer zu werden, als man ist, steht das Problem, dass der Mensch niemanden so wenig mag wie sich selbst. Sich selbst zu lieben, ist eine der schwierigsten Aufgaben. Jeder, der glaubt, er würde sich mögen und lieben, verwechselt mit Sicherheit sich selbst mit seinem kleinen Ego. Meist glaubt nur der, sich zu mögen, der sich noch gar nicht kennt. Weil wir uns als Ganzes, einschließlich unseres Schattens, nicht mögen, versuchen wir ständig, unser äußeres Bild zu verändern und zu gestalten. Doch es bleibt Kosmetik, solange nicht der innere Mensch, das heißt das Bewusstsein, sich verändert. Damit wollen wir jedoch grundsätzlich nicht die Möglichkeit in Abrede stellen, dass man auch durch formale Veränderungen einen nach innen zielenden Prozess einleiten kann, wie dies beispielsweise bei Hatha-Yoga, Bioenergetik und ähnlichen Methoden praktiziert wird. Diese Methoden unterscheiden sich jedoch von der Kosmetik durch die Bewusstheit des Zieles. Schon beim flüchtigen Kontakt erzählt uns die Haut eines Menschen einiges über seine Psyche. Unter einer sehr empfindlichen Haut steckt auch eine sehr empfindliche Seele, eine dünne Haut haben, während eine widerstandsfähige, feste Haut eher auf ein dickes Fell schließen lässt. Die schwitzende Haut zeigt uns die Unsicherheit und Angst unseres Gegenübers, die errötende Haut die Erregung. Mit der Haut berühren wir uns und treten in Kontakt miteinander, sei es ein Faustschlag oder ein zärtliches Streicheln, es ist immer die Haut, welche den Kontakt herstellt. Die Haut kann im Krankheitsgeschehen von innen, durch Entzündung, Ausschlag, Abszess, oder von außen, durch Verletzung, Operation, durchbrochen werden. In beiden Fällen wird unsere Grenze in Frage gestellt. Man kommt eben nicht immer mit heiler Haut davon.